Kundgabe 5776. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.09.1953. Wer der Welt huldigt, der huldigt dem Satan. Wer der Welt huldigt, der huldigt auch dem Satan. Diese Worte sind hart und werden alle Weltmenschen empfindlich treffen. Denn der Verbindung mit dem Satan will kein Mensch bezichtigt werden. Und doch ist die Welt sein Reich und also auch jeder sein Diener, der Welt verfallen ist. Wohl stehet ihr Menschen mitten in der Welt. Wohl müsset ihr euch in der Welt behaupten, solange ihr lebet auf Erden. Doch wie weit euer Herz beteiligt ist, das ist ausschlaggebend dafür, wie weit ihr euch der Welt untertan machet. Das innerste Streben, das Verlangen des Herzens wird bewertet. Und so dieses der Welt gilt, seid ihr auch dem hörig, der ihr Fürst ist. Denn dann ist euer Denken nur irdisch gerichtet, während ihr das Geistige anstreben sollet und ihr darum die Materie überwinden müsset, um in geistigen Besitz zu gelangen. Ihr könnet nicht die Welt umgehen, sondern ihr müsset sie überwinden. Das heißt, ihr steht am Beginn eures Erdenlebens als Mensch in dieser, dem Gegner Gottes gehörenden materiellen Welt, mit der ihr den Kampf aufnehmen müsset, um dann als Sieger hervorzugehen und die Welt dann zu betreten, die geistig ist, die das Reich Gottes genannt wird. Den Gang durch das Erdenleben, durch die irdische Welt, müsset ihr gehen. Doch frei machen solltet ihr euch von euren Fesseln, die so lange als Ketten Satans angesehen werden müssen, wie ihr im Banne der Welt steht, wie ihr verlangend alles das ansehet, was ihr überwinden sollet. Die materielle Welt ist sein Reich. Sie birgt das gefallene, ihm angehörende Geistige, über das er aber nicht verfügen kann, solange es in den Schöpfungswerken gebunden ist, durch Gottes Willen. Den Menschen aber kann er beeinflussen, weil dieser im Zustand des freien Willens jeglichem Einfluss ausgesetzt sein muss, um sich zu entscheiden, um die Willensprobe abzulegen, die Sinn und Zweck seines Erdenlebens ist. Und diesen Einfluss nützet der Gegner Gottes wahrlich in erschreckender Weise. Er will nicht, dass er das Geistige durch seinen freien Entscheid verliert. Und darum locket er den Menschen auf seine Seite, durch Vorstellung alles dessen, was ihm begehrenswert erscheint, was aber seiner Welt angehört, was ihn aber trennet von Gott, was ihn abwendig macht von dem Ziel, das er erreichen soll, auf Erden. Er ist Herr der Materie, Herr der irdischen Welt. Und jeder, der Welt dienet, dienet ihm. Jeder, der die Welt begehret und sich mit irdischen Gütern verbindet, der verbindet sich mit dem Satan, und er muss diese Wahrheit zu hören bekommen. Er kann nicht aus falscher Rücksichtnahme schonend behandelt werden, indem ihm diese Wahrheit vorenthalten wird. Er steht mit dem Satan in Verbindung, und wessen Knecht er ist, dessen Los wird er auch teilen, wenn der Tag der Vergeltung kommen wird. Zwei Herren ringen um eure Seelen, und beide bieten euch ihre Reiche an. Doch eines ist vergänglich, das andere wäret ewig. Ihr selbst aber seid unvergänglich, und habet ihr euch nicht das unvergängliche Reich erworben auf Erden, so bleibt euch nichts nach eurem Leibestode als tiefste Finsternis um euch, die euch unsäglich quälen wird. Das Reich des Satans, der euch nichts anderes bieten kann, dessen Anhänger ihr aber vermehrt habt durch euer Verlangen auf Erden. Trennet euch von ihm, solange ihr auf Erden wandelt, leistet Verzicht auf das, was der Welt angehört, strebet die geistigen Güter an, die allein euch ein ewiges Leben sichern, ein Leben in Licht und Kraft und Seligkeit. Amen.